Kundgabe 5696. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.06.1953. Tod des Leibes, Beginn des eigentlichen Lebens. Wenn ihr die Erdenlebenszeit erfolgreich für eure Seele zurücklegt, dann wird euch auch der Tod nicht mehr schrecken, sondern ihr werdet ihn begrüßen als Pforte zum ewigen Leben. Denn dann erwartet euch erst das eigentliche Leben. Es erwartet euch eine beglückende Tätigkeit in beglückender Gemeinschaft mit euch gleichgesinnten Seelen. Und ihr werdet wirken können in Licht und Freiheit, in Kraft und vollster Erkenntnis. Dann ist der Tod überwunden, auch für euch. Und in der Anschauung Gottes werdet ihr selig sein. Die Reife der Seele müsstet ihr erlangt haben. Und diese erreichet ihr nur durch das Erfüllen der Gebote Gottes, durch ein Leben in Gottes und Nächstenliebe. Darum solltet ihr nur danach trachten, den Mitmenschen beizustehen, in geistiger und leiblicher Not. Ihr solltet ihnen Liebe geben und keinen Tag versäumen, an dem ihr nicht ein gutes Werk wenigstens vollbracht habet. Dann werdet ihr stets mehr zur Liebe euch gestalten und stets mehr von der Kraft Gottes erfüllt werden, der nun seine Liebe auch euch mehr zuwendet, weil Liebe immer wieder Liebe entzündet und ihr euch dem Urwesen Gottes angleichet, bis er euch zu sich ziehen kann, bis ihr mit ihm euch vereint habt und nun nimmermehr euch von ihm trennen könnet, weil die Liebe ein unzerreißbares Band schlinget um Vater und Kind, das ihr niemals werdet lösen wollen. Das eigentliche Leben beginnt erst mit dem Tode des Leibes, denn jede Hülle fällt von euch ab, ihr seid frei. Und bleibet frei und werdet nun leben in Ewigkeit. Amen.